Erstmal vielen Dank für die Einladung. Also ich freue mich, dass ich heute zu diesem Thema sprechen kann. Es geht ja um das, also der Titel der Veranstaltung lautet, ob du wirklich richtig stehst. Und das Thema ist die Linke, die Islamkritik und die Suche nach einer Position. Und eine solche Position möchte ich heute in meinem Vortrag formulieren und sie im Grunde genommen heute anbieten und sie dann auch gegen den in Texten und Vorträgen, beispielsweise auch von Floris Biskamp, bereits formulierten Widerspruch verteidigen. Die Klärung des Themas, zu dem Position bezogen werden soll, führt meines Erachtens direkt in die Argumentation und wird auch die Perspektive verdeutlichen, aus der ich mich mit dem Gegenstand beschäftige. Es geht um die Kritik des Islamismus und der islamischen Ideologie und darum, warum sich viele in der Linken mit Letzterem gerade so schwer tun. Islamismus zielt nicht auf die Befreiung von irgendetwas, sondern auf die Versklavung der Menschheit unter höchst frauenverachtende und lustfeindliche göttliche Gebote, einhergehend mit der Bereitschaft, die vordersten vermeintlichen Feinde, die da als Juden, Vertreterin des dekadenten Westens, Abweichlerinnen in den vermeintlich eigenen Reihen ausgemacht werden, gewaltsam in die Knie zu zwingen. Aus antifaschistischer Perspektive muss diese Ideologie natürlich kritisiert und die Bewegung, die sie vertritt, politisch bekämpft werden. Diese Einsicht hat sich ja bei vielen auch schon durchgesetzt. Also da ist sicherlich, oder die Proteste gegen den Al-Quds-Tag sind da sicherlich ein Beleg, dass in der radikalen Linken da zum Teil sich diese Erkenntnis durchgesetzt hat, dass Islamismus etwas ist, wogegen man auch politisch angehen muss. Es macht aber Sinn, sich diese antifaschistische Perspektive, aus der diese Ideologie abzulehnen ist, mal genauer anzuschauen. Und ich möchte das jetzt erstmal genauer erläutern und damit beginnen. Antifaschismus bedeutet meines Erachtens bürgerliche Freiheiten gegen die totale Formierung der Gesellschaft in jedweder Form zu verteidigen. Das natürlich mit dem aus den Erkenntnissen der Dialektik der Aufklärung gewonnenen Wissen, dass Aufklärung als Basis dieser Freiheiten stets in ihr Gegenteil umzuschlagen droht, wenn sie nicht reflektiert wird oder wenn sie sich nicht selbst reflektiert und dass die bürgerliche Gesellschaft das Potenzial zu ihrem negativen Umschlag stets in sich trägt. Dennoch wäre es falsch, den demokratisch verfassten bürgerlichen Gesellschaften abzusprechen, dass sie den Individuen ein, wenn auch noch viel zu geringes Maß an Freiheit und Verwirklichung garantieren. Das, und dieses Maß, das muss man leider sagen, ist bis jetzt unübertroffen. So betrachtet verpflichtet sich Antifaschismus, so lange die bürgerlichen Freiheiten gegen die Tendenzen, die sie noch restlos im religiösen oder völkischen Kollektiv zermürben wollen, zu verteidigen, bis ihre positive Aufhebung in der freien Assoziation der Menschen möglich erscheint. Antifaschismus steht damit in Gegnerschaft zu bestimmten Ideologien und ihren Anhängern und Anhängerinnen. Ideologiekritik ist sein Instrument. Die islamische Ideologie wird zum Gegenstand antifaschistischer Kritik durch ihr das Subjekt negierende Wesen. Die Menschen gelten in ihr nicht als Subjekte, die als Individuen eigenständig denken und handeln, sondern als Objekte des göttlichen Willens, also lediglich als Ausführende dessen, was Allah für sie bestimmt hat. Das islamische Recht, die Scharia, unterscheidet sich von religiösen Geboten, die als ethisches Fundament eines auf Glauben beruhenden Weltbild fungieren. Die Vorstellung Thomas Jeffersons, dass Religion eine Sache zwischen jedem einzelnen Menschen und seinem Gott ist, weist sie zurück. Jefferson, der die Trennung von Staat und Kirche in den jungen Vereinigten Staaten zu seinem Anliegen gemacht hatte, ging davon aus, dass die Bürger eines Staates an Gesetze gebunden sind und zudem eigenverantwortlich überprüfen müssen, ob ihr Handeln den religiösen Vorschriften entspricht, die sie für sich angenommen haben. Diese Sache zwischen dem Einzelnen und seinem Gott wird im Islam allerdings zu einer Sache zwischen den Einzelnen, beziehungsweise begründet die Achtung der ordnungsstiftenden Scharia erst die Umma, die Gemeinschaft der Gläubigen. Zusätzliche weltliche Gesetze gelten im Islam nicht nur als überflüssig, sondern als haram, als verboten. Es gibt momentan einige Aufkleber, vielleicht hat der eine oder andere oder die eine oder andere von euch das schon mal letztens gesehen, im Wahlkampf klebten auf einigen Plakaten von Kandidaten mit einem Migrationshintergrund aus mehrheitlich islamischen Ländern Aufkleber, die diese Aussage eindrucksvoll belegen. Auf ihnen stand eben der Satz, Demokratie ist haram, sowie das Koranzitat, die Gesetzgebung liegt einzig bei Allah. Das ist natürlich tatsächlich nur eine Auslegung. Manch andere Muslime, aktuell beispielsweise in Ägypten, mögen behaupten, dass Demokratie und Islam durchaus miteinander zu verbinden sind. Aber in diesem Verständnis ist Demokratie nichts weiter als ein Auswahlverfahren für diejenigen, die über die Einhaltung der Scharia wachen sollen. Eine Gestaltung der Gesellschaft als Resultat demokratischer Willensbildung ist auch in diesem Szenario nicht vorhergesehen. Es ließe sich darüber diskutieren, ob die christliche Kirche diesen Allmachtsanspruch nicht auch gerne durchsetzen würde, wenn sie es denn könnte. Es steht aber fest, dass es eine Säkularisierung des Christentums gab, was für den Islam leider nicht zutrifft. Der empirische Beweis ist, dass die Scharia in allen mehrheitlich islamischen Staaten dieser Erde Grundlage der Gesetzgebung ist, abgesehen von der Türkei. Aber die Entwicklungen dort versprechen ja nun auch nichts Gutes. Also in den letzten Wochen und Monaten war immer wieder Gepolter gegen Israel von Seiten der türkischen Politik zu vernehmen. Und es gibt ja durch die AKP und Erdogan durchaus den Versuch, den Laizismus in der Türkei zurückzudrängen, schon seit längerem. Der Islam ist also mehr als ein Glaube und eine Religion. Er war bereits in seiner Gründung als politisches, ökonomisches und tief ins Private eingreifendes Ordnungssystem angelegt. Das macht eben einen entscheidenden Unterschied. Etwas zu stehlen ist sowohl nach bürgerlichem wie auch nach islamischem Recht verboten, weil es über die privaten Grenzen des Täters hinausgeht. Also es gibt ja auch ein Opfer, das bei dieser Tat dann betroffen ist. Jedoch unterscheiden sich natürlich im bürgerlichen und im islamischen Recht die Bestrafungen, die für dieses Vergehen vorgesehen sind, relativ drastisch. Der Ehebruch hingegen gilt in säkularisiert christlichen Gesellschaften durchaus auch als Tabu und steht im Widerspruch zur christlichen Moral. Es muss aber jede und jeder selber wissen, ob er oder sie das in Kauf nimmt und schlimmstenfalls mit dem jeweiligen Partner die Konsequenzen klären. Nach islamischer Vorstellung ist dieses Vergehen allerdings eine Straftat, die mit dem Tod durch Steinigung bestraft werden muss, weil das Vergehen der Ehebrecherin nicht nur ihren Mann, sondern die Familien beider, ja die gesamte religiöse Gemeinschaft betrifft und ihr Ordnungsgefüge in Frage stellt. Die Befolgung der in diesem Ordnungssystem aufgestellten Gesetze, neben denen es keine anderen geben darf, entscheidet über Zugehörigkeit zu Umma und begründet auch die feindliche Geschlossenheit gegen die Ungläubigen. Die Befolgung der islamischen Vorschriften, die Frauen zu höchstens halbwertigen Menschen degradieren, grundsätzlich verbieten, was Spaß macht und alles Individuelle tilgen wollen, und der Kampf gegen die, die sie nicht befolgen, also der Dschihad, der als großer Dschihad auch von den Individuen oder von den Einzelnen im Islam gegen sich selbst gerichtet sein kann. Also dieser Dschihad und die anderen genannten Punkte sind die konstituierenden Momente der islamischen Religionsgemeinschaft. Es gibt sicherlich auch Muslime, die es mit diesen Vorschriften nicht so eng sehen wollen, aber innerhalb der Communities wird zum Teil erheblicher Druck ausgeübt, beziehungsweise wird die Zugehörigkeit dieser Freigeister zum religiösen Kollektiv dann nicht selten in Frage gestellt. Das kann dann bestenfalls zur Loslösung dieser Menschen vom islamischen Gemeinwesen führen, schlimmstenfalls führt es aber auch dazu, dass die, die sich die Freiheit nicht nehmen lassen wollen, wie Hatun Sürücü zum Beispiel, von Familienangehörigen für ihre Vergehen gegen das islamische Recht im Sinne Allahs hingerichtet werden. Warum der Dschihad sich gegen den Westen, insbesondere die USA, richtet, ergibt sich aus dem bereits Gesagten. Der islamische Furor gegen die Juden und ihren Staat ließe sich genauer erklären, wenn man den Textgrundlagen der islamischen Schriftstücke diesbezüglich mit einer Übernahme des modernen Antisemitismus aus Europa zusammendenkt. Es besteht jedoch kein Zweifel, dass der Antisemitismus heute eine zentrale Rolle im islamischen Weltbild spielt. Der Islam ist heute zu einer Ideologie geworden, die sich als Antwort auf die gesellschaftlichen Verhältnisse in der modernen bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft versteht. Sie will sie jedoch nicht dialektisch in ihrer Weiterentwicklung aufheben, sondern ersetzen durch die restlose, globale Durchsetzung des göttlichen Rechts, was gleichbedeutend wäre mit der Auslöschung aller Widersprüche. Diese Dystopie ist das Pendant zum Himmel auf Erden oder des säkularisierten Himmels auf Erden, dem Verein freier Menschen. Bis dahin gilt in dieser Vorstellung das Leben auf der Erde als Prüfung und Qual, das Jenseits als Erlösung. Deshalb auch der Ausspruch, ihr liebt das Leben, wir lieben den Tod. Der schnellste Weg ins Paradies ist ja bekanntlich innerhalb dieser Logik der Märtyrertod im Dschihad. Das zunächst mal zum wesentlichen Inhalt der islamischen Ideologie. Aber, und jetzt kommt das Entscheidende, Menschen können sich zu Ideologien verhalten und daraus ergeben sich zwei wichtige Konsequenzen. Erstens ist es, unterstellt man Menschen, die eine bestimmte Herkunft haben, grundsätzlich, dass sie immer bestimmte Ansichten vertreten, Ausdruck eines rassistischen Ressentiments. Menschen, und zweitens, die zweite Konsequenz daraus ist, dass Menschen verantwortlich sind für die Haltung, die sie vertreten, und die gesellschaftliche Praxis, die sie als Resultat dieser Haltung reproduzieren. Ausgehend von diesen beiden Bestimmungen und dem erläuterten antifaschistischen Selbstverständnis ergibt sich Folgendes. Wenn jemand einer Ideologie anhängt, die die Einschränkung universeller, individueller Rechte beinhaltet, wird das nicht erst dann zum Problem, wenn er versucht, sie militant gegen Gesellschaften durchzusetzen, in denen diese Ideologie noch nicht bestimmend ist, sondern auch dann, wenn er sie innerhalb einer Gemeinschaft praktiziert, in der sich diese Ideologie schon durchgesetzt hat. Denn den Verlust grundlegender Menschenrechte hat beides zur Folge, auch wenn im zweiten Fall die Machtverhältnisse schon bestehen und nicht erst erkämpft werden müssen. Deshalb ist nicht nur Islamismus, also der Versuch der gewalttätigen Durchsetzung der islamischen Ideologie, sondern auch die islamische Ideologie in ihrer alltäglichen Anwendung selbst ein Problem, auch wenn sie keine Anwendung von Gewalt bedarf, weil es keinen Widerstand mehr gibt. Es soll ruhig jeder und jede glauben, was er oder sie will. Das ist mein säkulares und liberales Verständnis von Religionsfreiheit. Aber die islamische Religion geht in ihrem Selbstverständnis darüber hinaus und begnügt sich eben nicht mit dem einfachen Glauben, sondern verlangt die Einhaltung einer Praxis, für die es keine Toleranz geben kann. Gegen diese klare Positionierung gibt es entschiedene Einwände, die ich jetzt einmal im Folgenden vorstellen möchte und erklären möchte, warum ich sie nicht für zutreffend halte. Zunächst gibt es das, was man vielleicht die postkoloniale Kritik an der Islamkritik nennen könnte. Beispielhaft dafür möchte ich mich mit einem Text des Antisexismusbündnisses Berlin beschäftigen, der ungefähr vor einem Jahr in der Phase 2 erschienen ist. Der Titel lautete von antideutschen Feministen und deutschen Freiheitskämpferinnen. Ist eigentlich ein bisschen zu viel gesagt, diesen kruden Text zu attestieren, dass da postkoloniale Kritik ausgeführt wird, aber ich denke mal, die entscheidenden Gedanken dieser tauchen nichtsdestotrotz dort auf, wenn auch in etwas verquerer Form. Ja, was da drin stand war, dass die Kritik des Islams die Gefahr einer der rassistischen Stereotypisierung und die Vernachlässigung der Verhältnisse vor der eigenen Haustür mit sich bringe. Bemängelt wurde also, dass mit der Islamkritik die Konstruktion einer fortschrittlichen westlichen Welt und in der Unterdrückung und Sexismus nur Randphänomene sind, einherging. Die islamische Welt würde in rassistischer Verklärung als das Gegenteil, also rückschrittlich und barbarisch beschrieben. Kritik an frauenverachtenden Verhältnissen im Islam wurde abgebügelt mit der Aussage, die, Zitat, Bezugnahme auf die unterdrückten Frauen der anderen sei schon seit jeher ein grundlegendes Element rassistischer Vorstellungen, Zitat Ende, und der unkritische Rekurs auf das bürgerliche Recht aus linksradikaler Perspektive ohnehin abzulehnen. Islamkritik ist, nimmt man das gerade wiedergegebene ernst, dann nicht mehr möglich. Diese linksradikale Perspektive, mit der begründet wird, dass Islamkritik nicht geübt werden soll, ist indes ein rein identitärer Begriff, der keinen inhaltlichen Gehalt hat. Das sieht man an den folgenden Auslassungen in dem Text. Dort steht, das bürgerliche Recht könne nicht das Machtgefüge heterosexueller Beziehungen aufheben. Dieser Satz wäre ohnehin mal auf seinen Wahrheitsgehalt zu überprüfen, aber warum aus dieser vermeintlichen Einsicht folgt, dass das Recht auch für die Frauen, denen es bisher verwehrt bleibt, keine Perspektive auf etwas Besseres bieten soll, ist für mich völlig unverständlich. Ohne bürgerliche Rechte und Freiheiten bleibt der Zustand, in dem das Recht des Stärkeren zählt, bestehen und die Menschen können sich als Objekte gar nicht entfalten, weil sie der Willkür des Rackets und des Familienpatriarchats ausgeliefert sind. Es ist schon sehr menschenverachtend, wenn man nicht anerkennen will, dass die Tatsache begrüßenswert ist, dass eine Frau sich mit Hilfe des Rechts gegen eine Zwangsehe wehren kann. Wenn aber der Clan entscheidet und nicht ein vom bürgerlichen Recht legitimiertes Gericht, bleibt oftmals jede Unterstützung aus. Und die Betroffenen sind ihrem Schicksal überlassen. Das ist meines Erachtens keine feministische Haltung. Sie ist gespeist aus blindem Hass gegen bürgerliche Freiheit und bürgerliches Recht. Und wüsste man nicht, was unter dem Label Antisexismus zuweilen so firmiert, man müsste sich tatsächlich wundern. Es ist wichtig, die Konsequenz eines solchen Denkens und solcher Aussagen in aller Deutlichkeit auszuführen. Diese beschworene linksradikale Perspektive beinhaltet wohl, dass davon ausgegangen wird, dass die Einschränkung von Freiheit immer nur durch staatliche Regime passiert. Das geht aber an der Realität vieler Menschen schlichtweg vorbei, deren individuelle Entfaltung eher durch familiäre Zusammenhänge und Communities verhindert wird. Staatliche Souveränität kann da sogar eher helfen, das Recht des Einzelnen gegen die Gewalt der Gemeinschaft zu stärken. Bei denen, die die Werte der Aufklärung als eurozentrisch denunzieren, kann es nur um Dekonstruktion gehen, die keine Richtung kennt. Sie ist demnach nicht mehr als bloße Denkübung. Man mag vielleicht die Werte der Aufklärung als gedankliches Konstrukt entlarven, das hegemonial geworden ist, aber damit ist ja noch nichts gewonnen. es müsste im Sinne der kritischen Theorie ja darum gehen, die schlechte Vermittlung der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft zu kritisieren und durch eine bessere ersetzen zu wollen. Unter postmodernen Dekonstrukteurinnen ist es jedoch eher en vogue, die Differenz durch wahllose Zertrümmerung durchzusetzen, ohne sich die Frage nach Sinn oder Unsinn überhaupt zu stellen. Das große Verbrechen des Kolonialismus war es nämlich eben nicht, dass es die Menschenrechte gab, sondern dass sie nur als Legitimation für seine Abscheulichkeiten herhalten mussten und aus rassistischen Gründen den Kolonisierten verwehrt wurden. Genau dieser Fehler darf heute nicht unter anderen Vorzeichen wiederholt werden. Dann nämlich, wenn Menschenrechte für Menschen außerhalb der westlichen Welt als nicht erstrebenswert dargestellt werden, weil das ja was eurozentrisch Männliches ist. Die Revolutionäre in Tunesien, die für Laizismus und Demokratie gekämpft haben und immer noch kämpfen, haben sich ja völlig zu Recht durchaus positiv explizit auf westliche Werte bezogen. Dass sie westliche sind, wird durch den Umstand irrelevant, dass sie universale sind. So, das war das erste Beispiel. Das zweite Beispiel für eine linke Argumentation gegen diese von mir vorgetragene klare Positionierung zum Islam sind die Texte und Vorträge des Phase 2 Autors Floris Biskamp, der, wie auch in der Einleitung schon erwähnt wurde, zum Thema schon gesprochen hat. Er ist tatsächlich nur ein Beispiel, denn ähnliche Aussagen wie die, die er trifft, kann man eigentlich zuhauf finden. Bei ihm verhält es sich allerdings doch ein bisschen anders. Die Notwendigkeit, am Islam Kritik zu üben, hat Biskamp ja durchaus auch erkannt und unterscheidet sich schon deutlich damit vom ASB. Diese Gleichsetzung, Islamkritik ist gleich Rassismus, würde er so nicht mittragen, aber er hat zwei Probleme, um die sich seine Texte und Vorträge auch häufig drehen, die das Thema für ihn zu einer, Zitat, besonderen Herausforderung machen. Die Probleme, die er da hat, die hängen auch inhaltlich miteinander zusammen. Zum einen findet er die Abgrenzung zum Ressentiment nicht so einfach. In der Phase 2 Nummer 34 taucht folgendes Zitat auf. Es wird keinen Lackmustest geben, der eindeutig und endgültig legitime Kritik vom Ressentiment und die gute von der bösen Islamkritik scheidet. Zitat Ende. Da Biskamp zweifellos ein intelligenter Mensch ist, verstehe ich eigentlich nicht, warum er das für unmöglich hält. Und ich möchte heute Abend zeigen, dass es diesen Lackmustest durchaus gibt. Das andere ist, dass ihm die Aussagen über den Islam als Ausdruck einer essentialistischen Sichtweise gelten. Da es zu viele unterschiedliche Strömungen im Islam gäbe und die einzelnen Muslime ganz unterschiedlich ihren Glauben praktizieren, lässt sich, so Biskamp, kein Wesen des Islam ausmachen. Die Einwände von Floris Biskamp weisen eine große Schwäche auf. Er geht immer nur von den gewählten Begrifflichkeiten aus und versucht nicht zu klären, wer oder was im Einzelnen tatsächlich gemeint ist. Wenn also von den Muslimen oder von dem Islam gesprochen wird, scheint es ihm, unabhängig vom sonstigen Inhalt, der da transportiert wird, immer um dieselbe Sache zu gehen. Kritik an der islamischen Ideologie zielt jedoch auf die Vertreterinnen und Vertreter und Anhängerinnen und Anhänger desselben. Den rechten Kulturalistinnen hingegen geht es um ethnische Sortierung. Sie lehnen die Migration ab, auch wenn sie sich dabei scheinbar auf Menschen, die sie einem bestimmten Kulturkreis zuordnen, fokussieren. Muslime sind für sie eine besondere Form des Fremden. Der Islam spielt dabei nur eine untergeordnete Rolle. Wenn er denn eine Rolle spielt, halte ich sogar für zutreffender, davon auszugehen, dass Gerhard Scheidt mit seiner Annahme, bei den Rechtskulturalisten sei eher ein ausgeprägter Islam-Neid zu beobachten als eine wirkliche Ablehnung des Modells einer islamischen Gemeinschaft, recht hat. Demnach betrachten sie den Islam als Konkurrent, mit dem sie das Ziel, eine authentische Gemeinschaft zu bilden und mit dieser in den Kampf zu ziehen, teilen. Beide, so Scheidt, projizieren die abstrakte Seite des Kapitals in irgendeiner Form auf die Juden und teilen somit auch den Antisemitismus. Die Muslime stellen für die nicht mehr offen als solche auftretenden Antisemiten, die halt eben als solche nicht mehr offen auftreten können, deshalb eine große narzisstische Kränkung dar. Insofern unterscheidet sich der Hass auf sie, dem gerade Gesagten folgend, schon von dem Hass auf die anderen Immigranten, denen die Rechtskulturalisten aber ohne Frage ebenso mit Ablehnung begegnen. Nochmal, also wenn der Islam eine Rolle spielt bei den Rechtskulturalisten, dann eher diese. An seinem Programm wird sich dabei jedoch nur in affirmativer Weise orientiert. Es geht PI, Pro Deutschland und so weiter und so fort, die Liste kann man, denke ich, im Kopf ergänzen, um die Verteidigung einer kulturalistisch aufgeladenen Identität, die mit ihrer Vorstellung von der Volksgemeinschaft der Umma viel näher steht als der aufgeklärten bürgerlichen Gesellschaft, deren Vorzüge ja angeblich gerettet werden sollen. Wenn der Islam von diesen Leuten herangezogen wird, geht es darum, vor der Islamisierung zu warnen, also vor der Übernahme Europas durch fremde Mächte, nicht um die Ablehnung einer regressiven gesellschaftlichen Praxis. die Wahlplakate von Pro Deutschland, auf denen der Slogan zu lesen war, unsere Frauen bleiben frei, begründen sich durch eine populistische Methode, meinen eigentlich aber, unsere Frauen sollen so nicht aussehen, weil diese Tracht, also das Kopftuch, eben keine deutsche ist. Um das Kopftuch als Unterdrückungssymbol geht es dabei nicht. Denn solange die Fremden es in der Fremde tragen, interessiert es in diesen Reihen ja niemanden. Da es um den Islam nicht geht, sondern um eine möglichst populäre Kampagne gegen Migration, die in den offenkundig schlechten Seiten des Islam einen guten Aufhänger erkannt hat, kann es durchaus sein, dass neben manch frei Erfundenem allerlei Wahres über den Islam und seine gesellschaftliche Praxis auch von völkischer Seite verbreitet wird. Aber solange das bei denen passiert, stört es diese Leute in der Tat ja nicht. Man täte also gut daran, sie nicht als Islamkritiker, auch nicht als schlechte, böse oder falsche zu bezeichnen. Ihnen geht es um die imaginierte Invasion des Fremden und die damit verschärfte Konkurrenz der Anbieter der wahren Arbeitskraft untereinander und nicht um die Kritik einer Ideologie. Von ihnen wird propagiert, dass eine islamische Kultur allen anhaftet, die aus islamisch geprägten Ländern kommen. Es geht darum, die Unverträglichkeit von Migration für völkisch gedachte Gemeinschaften zu betonen. Das machen dann leider auch linke Antirassistinnen gerne manchmal mit. In besonders scharfer Form lässt sich das dann beobachten, wenn linke Postcolonials und Gender Studies Studierende beargwöhnen, dass sich Ayan Hizi Ali kritisch gegen ihre frühere Zwangsgemeinschaft wendet und sie und manch andere dann als Kronzeugen des Westens gegen den Islam diffamiert werden. Das geht aber auch unbewusst. In einem Text der Gruppe Top Berlin mit dem Titel Identität als Spielmarke hat sich die Gruppe Top damals mit dem Anti-Islamisierungskongress in Köln auseinandergesetzt und das Gerede von Pro-Köln um Muslime einfach so aufgegriffen und hat auch durchgängig von Muslimen gesprochen, ohne einmal zu klären, dass sich doch diese Unterscheidung, also das kann man zumindest hoffen, bei der Gruppe Top Berlin und bei Pro-Köln unterscheiden. Wenn dann schlussendlich gesagt wird, die Kritik des Islams treffe unberechtigterweise auch die vielen Muslime, die mit der reaktionären Ideologie des Islams nichts zu tun haben, wird ganz offensichtlich, dass dazu Muslim gemacht wird, wer keiner ist. Auch Floris Biskamp hat in seinem Vortrag Wolfgang Benz zitierend die Aussage formuliert, die Muslime seien anders, als die Islamfeinde sich vorstellen. Die Frage stellt sich aber, wer ist denn überhaupt Muslim? Wenn ich es wie vorhin erläutert habe, ablehne, Menschen die Anhängerschaft zu einer Ideologie qua Geburt oder Herkunft zuzuschreiben, kann ich sie doch nur aufgrund ihrer Haltung als Muslime oder Nicht-Muslime erkennen. Um es mal ganz deutlich zu sagen, nicht jeder Türke, Iraner oder Araber ist Muslim. Das ist eine recht simple Vorstellung. Wenn man sich aber teilweise die Debatten, die geführt werden, anschaut, dann scheint diese sehr simple Feststellung doch nicht immer so klar zu sein. Und es wird nicht immer so sauber getrennt. Wenn beispielsweise unter Zwang in die Ausweisdokumente gestempelt wird, dass jemand dem islamischen Glauben angehört, kann meines Erachtens eine aufgeklärte Linke diese Zwangszuordnung nicht einfach mittragen. Gerade weil es um Haltung geht und nicht um die Herkunft, ist die radikale Kritik des Islams niemals rassistisch. Sie kritisiert an x-beliebigen Anhängern der islamischen Orthodoxie, die einen Migrationshintergrund haben, nichts anderes, als sie auch am urdeutschen Islam konvertierten Pierre Vogel kritisiert, der nun wahrlich kaum als Opfer rassistischer Angriffe bezeichnet werden kann. Ich möchte jetzt den Lackmustest nochmal in Anwendung an einem Beispiel demonstrieren. Es geht dabei um einen Satz, der in den Leitlinien des Blogs Politically Incorrect auftaucht, und da steht folgendes, Zitat, die Ausbreitung des Islam bedeutet folglich, dass unsere Nachkommen und wahrscheinlich schon wir selbst aufgrund der kulturellen Expansion und der demografischen Entwicklung in 2-3 Jahrzehnten in einer weitgehend islamisch geprägten Gesellschaftsordnung leben müssen. Zitat Ende. So, jetzt kann man natürlich durchaus die Haltung teilen, dass man in 2-3 Jahrzehnten nicht in einer weitgehend islamisch geprägten Gesellschaftsordnung leben möchte. Aber wer ernsthaft glaubt, dass eine demografische Entwicklung über die gesellschaftlichen Verhältnisse der Zukunft entscheiden könnte, denkt eindeutig rassistisch. Vielleicht in kulturalistischer Variante verkleidet. Aber im Kern bleibt es eine rassistische Haltung. Es spielt natürlich die Sozialisation in den Communities eine Rolle und sie bleibt auch nicht ohne Einfluss auf ihre Mitglieder. Aber Ideologien vererben sich nicht einfach. Die Behauptung, dass das so ist, ist eine, die davon ausgeht, dass tatsächlich in rassistischer Denke halt Meinungen von den Eltern an die Kinder weitergegeben werden. Es geht also nicht darum, aus islamkritischer Perspektive Migration aus islamischen Ländern zu stoppen, denn gerade von dort fliehen ja viele Menschen vor den dortigen Verhältnissen in den Schutz der bürgerlichen Demokratien, sondern es geht darum, islamische Sozialisation und Unterdrückung zu verhindern. Mögliche Maßnahmen wären dafür beispielsweise ein Kopftuchverbot, zumindest an Schulen. Ob die von PI alle Rassisten sind, weiß ich nicht. Das ist, finde ich, auch nicht unbedingt die interessanteste Frage, denn im Gegensatz zu manch anderen halte ich die auch für weitgehend isolierte Durchknaller, die keinerlei gesellschaftlichen Einfluss haben. Feststeht, dass sie keine Islamkritiker sind, weil sie zwar das Abendland vor dem Islam schützen wollen, sich aber um die Opfer der islamischen Unterdrückung im Rest der Welt und in den hier existierenden Communities nur dann kümmern, wenn es ihrer Propaganda dient. Bei der Betrachtung von dem, was sich als Islamkritik bezeichnet, kann ich aber durchaus diese Unterscheidung treffen. Entweder zielen die Argumente auf den unterdrückerischen Charakter der islamischen Ideologie, oder alles, was da über den Islam zusammengetragen wird, verdichtet sich zu einer ethnopluralistischen Argumentation gegen die Migration. Deshalb geht es im Kontext des hier besprochenen Themas sehr stark um die Frage, wie hältst du es mit der Migration? Floris Biskamp hingegen hat ja auch mal davon gesprochen, dass es eben nicht nur berechtigte Islamkritik und Rassismus gibt, sondern ein spezifisches Ressentiment gegen den Islam, das sich weder dem einen noch dem anderen zuordnen ließe. Das scheint mir in Anbetracht des gerade Dargelegten nicht besonders stichhaltig. Also ich wüsste nicht, was das sein soll. Natürlich lassen sich nicht einfach alle Äußerungen gegen den Islam, die nicht Resultat emanzipatorischer Islamkritik sind, als bloßer Rassismus klassifizieren und damit wäre dann schon alles gesagt. Man muss sich das durchaus schon genauer angucken. In jedem Fall wird jedoch eine Haltung begründet, die Migration als wesentliches Problem betrachtet und keinesfalls Freiheit und Selbstbestimmung als Fundament der Bestrebungen erkennen lässt. Das spezifische Ressentiment gegen den Islam, das ja mittlerweile gern auch fröhlich mit dem Antisemitismus verglichen wird, bleibt aber mehr als unbestimmt. Der Antisemitismus ist ja nun eben keine einfache Spielart eines rassistischen Vorurteils. Er lässt sich aus materialistischer Perspektive bestimmen. Er ist eine ein Weltbild mit sich bringende Ideologie. Rassismus und Antisemitismus stehen beide mit der Funktionsweise der wertproduzierenden Gesellschaft in Beziehung. Während der Rassismus sich jedoch aus der Konkurrenz der einzelnen Trägerinnen der wahren Arbeitskraft begründet, wird dem Antisemitismus den Juden die Verantwortung für diese gesellschaftlichen Zustände zugeschanzt und der Antisemit will sie durch die Vernichtung der Juden überwinden. Wodurch sich dieses ominöse anti-islamische Ressentiment, dessen Existenz ich entschieden bestreiten würde, genau begründet, vermag aber keiner zu erklären. Also zumindest gibt es keine Bestimmung dieses anti-islamischen Ressentiments, das über das, was ich jetzt gerade zum Rassismus gesagt hätte, hinausgeht. Dadurch entsteht dann aber eine sehr gefährliche Begriffsunsicherheit. Aus dieser ergibt sich dann auch der Umstand, dass für viele eben rassistisches Ressentiment und Islamkritik kaum noch unterscheidbar sind. Islamhass, Islamophobie, Islamkritik in Gut und Böse, anti-islamisches Ressentiment, Islamgegner und so weiter und so fort, all das vermengt sich zu einer verwirrenden Melange der Begrifflichkeiten. Und daraus resultiert dann letztlich auch, dass ich mir als jemand, der sich eindeutig als Islamkritiker bezeichnen würde, anhören muss, Anders Behring Breivik komme aus dem gleichen politischen Lager wie ich. Derartige Formulierungen gab es nach den Anschlägen in Oslo und es wurde ein Rechtfertigungsdruck gegenüber Vertreterinnen islamkritischer Positionen aufgebaut. Das, was da geschehen sei, sei letztlich das Resultat ihrer Aussagen. Was da im Nachklang dieser Geschehnisse in Norwegen passiert ist, ist eigentlich unglaublich. Es wurde aus einem psychotischen Einzeltäter eine christlich-terroristische Bewegung imaginiert, die als militanter Arm der Islamkritik fungieren würde. Ich würde sagen, Breivik ist als politische Figur eigentlich gar nicht ernst zu nehmen. Gerhard Scheidt hat bei Lisas Welt kürzlich geschrieben, man müsse bei ihm von einer Gefährlichkeit ausgehen, die sich mit politischen Mitteln im Grunde nicht bekämpfen lässt, sondern nur mit Psychiatrie und Polizei. Und ich würde sagen, damit hat er auch vollkommen recht. Es steht hinter Anders Behring Breivik keine Bewegung. Und diese Einzeltat jetzt als das Pendant zum systematischen islamistischen Terror aufbauen zu wollen, ist wahrheitsfern und auch stark relativierend. Aber wenn man sich doch mal anschaut, was das Weltbild dieser Person ausmacht, findet man dort eine Melange aus Rassismus, Antisemitismus, traditionellen Rollenklischees und so weiter und so fort, die man schlicht und ergreifend als die Weltsicht eines rechtsextremen Nationalisten bezeichnen könnte, der weder auf der Seite Israels noch auf der Seite der aufklärerischen Islamkritik steht. Nicht die Islamkritiker müssen sich für die Taten Breiviks rechtfertigen, sondern die schamlosen Demagogen, die ohne jeden Bezug zur Wirklichkeit derartige Verbindungen konstruiert haben. Aber erreicht haben sie tatsächlich, dass die Islamkritik in Verruf geraten ist, weil sie über Umwege mit den Ereignissen in Norwegen in Zusammenhang zu stehen scheinen. Oder zumindest wurde das oft suggeriert. Ich bin jetzt auch fast am Ende meines Vortrags angelangt. Einen Punkt bin ich allerdings noch schuldig. Ich möchte ja nichts unterschlagen von dem, was es so an Einwände gibt gegen meine Position. Wenn ich davon spreche, dass es um die islamische Ideologie geht und um die Anhängerschaft zu dieser, eröffnet sich erstmal in der Tat ein Ansatzpunkt, der bei Floris Biskamp auch oft auftaucht. Es könne, ein Zitat von ihm, nicht Aufgabe der kritischen Forschung sein, konservativen Verbänden zu bescheinigen, Hadithen korrekt interpretiert zu haben, nicht reaktionäre bzw. nicht militante Islamauslegungen, aber als eigenwillig oder voluntaristisch, also weniger authentisch islamisch abzuqualifizieren. Also es ist ein Zitat von ihm aus seinem letzten Phase 2 Beitrag, der sich mit Thomas Mauls Buch Sex, Dschihad und Disputie beschäftigt hat. Wenn ich also sagen kann, dass ich Kommunist bin, aber beanspruche, mit den stalinistischen Verbrechen gedanklich nichts zu tun zu haben, warum können dann nicht auch Muslime sich als solche bezeichnen und die Nähe zu islamistischen Gruppen oder den gesellschaftlichen Verhältnissen in Saudi-Arabien oder im Iran bestreiten? Der Unterschied ist, dass in dem einen Fall tatsächlich eine Verzerrung der eigentlich unter dem Begriff gefassten Ideen stattgefunden hat, im Falle des Islams aber sich jede Schandtat allerdings wortgetreu auf den Koran und die Sunna beziehen kann. Und Floris Biskamp selbst gesteht ja zu, dass man sich keine Illusionen über die Verbreitung eines säkularen Reformismus im Islam machen darf. Es kann also festgestellt werden, dass die islamische Ideologie, wie sie in den religiösen Texten formuliert wird, dem Individuum feindlich gegenübersteht, Frauen verachtet, autoritäre Vorstellungen gesellschaftlichen Miteinanders enthält und alles in allem so ziemlich das absolute Gegenteil predigt von dem, was man sich aus emanzipatorischer Sicht unter einem guten Leben vorstellt. Zudem ist es so, dass in den Staaten, in denen der Islam Staatsreligion ist, mit Ausnahme der Türkei, das hatte ich ja schon angesprochen, die Scharia für die Gesetzgebung eine maßgebliche Rolle spielt, Homosexuelle und politisch Andersdenkende verfolgt werden. Schlussendlich ist auch feststellbar, dass diese Ideologie in die Alltagsrealität vieler Menschen deutlich eingreift. Beispielsweise ist kürzlich eine Studie von Miriam Schuler-Oschak, die ist Oberärztin der psychiatrischen Uniklinik der Charité, und sie hat eine Studie veröffentlicht, die belegt, dass unter jungen Frauen mit einem türkischen Migrationshintergrund die Selbstmordrate fast doppelt so hoch ist wie ohne diesen spezifischen Migrationshintergrund. Entscheidend ist aber, das kommt in der Erläuterung, die diesem Befund zur Seite gestellt wurde, heraus, nicht der türkische Migrationshintergrund, sondern die massive Reglementierung, die jungen Mädchen aufgrund islamischer Wertvorstellungen auferlegt wird. Würde man also die Mädchen aus säkularen Familien rausrechnen, wäre die Zahl, zu der diese Studie kommt, noch eklatant höher. Auf diesen Erkenntnissen lässt sich sehr wohl die Aussage basieren, dass der islamische Tugendterror auch innerhalb islamischer Communities in Deutschland das Leben junger Menschen zerstört. Wer es also mit der Durchsetzung universaler Rechte für alle Menschen ungeachtet ihrer Herkunft ernst meint, muss dieses Problem politisch angehen. Selbstverständlich kann es in Einzelfällen durchaus so sein, dass junge Menschen sich aufgrund des familiären Umfelds nominell als Muslime bezeichnen, aber dennoch eine moderate Haltung vertreten. Also ich möchte das nochmal ganz klar machen. Also es kann diese einfache Gleichung, dass jeder Mensch, der sich irgendwie auf den Islam bezieht oder irgendwie sich selbst als Anhänger des Islams bezeichnet, da kann man nicht automatisch dann schlussfolgern, dass das dann eine ganz reaktionäre Persönlichkeit sein muss. Aber auch für diese gerade angesprochenen jungen Menschen gilt, was für jeden an Freiheit und Gerechtigkeit interessierten Menschen gilt, nämlich, dass der Islam für sie eigentlich keine Anknüpfungspunkte bietet und dass sich die Hinwendung zu ihnen nur durch sozialen Druck oder unmittelbaren Zwang sinnvoll erklären lässt. Dieser Widerspruch, dass ich auf der einen Seite konstatiere, dass man sich zu Ideologien verhalten kann, aber auf der anderen Seite diese Ideologien auch Menschen in Geiselhaft nehmen, ist mir durchaus bewusst, und das ist ganz wichtig, diese Tatsache auch zu reflektieren. In der Tat muss oft mitgedacht werden, dass Frauen in islamischen Zusammenhängen sowohl Opfer ihrer eigenen Unterdrückung sein können, aber gleichzeitig auch Trägerinnen des Systems, unter dem sie selbst zu leiden haben. Es ist deshalb viel mehr darauf zu hoffen, dass sich junge an Freiheit und Selbstentfaltung interessierte Menschen gänzlich vom Islam abwenden, als dass sie die Quadratur des Kreises, also die Transformation des Islam, in etwas Fortschrittliches probieren. Dazu ist nochmal interessant, ja, ein Auszug von Dennis Yüksel, der kürzlich in der Islamophobie-Debatte in der Jungle World formuliert hat, Teil der Islamophobie sei es, den anderen die Fähigkeit zur Entwicklung abzusprechen. Und dabei tappt er immer wieder in die alte Falle, sich des Denkens derer zu bedienen, die man eigentlich zu kritisieren gedenkt. Für die rechten Kulturalisten sind der Islam und die Menschen, die ihm anhängen, tatsächlich ein und dasselbe. Dennis Yüksel sollte allerdings auch die Optionen in Betracht ziehen, für die ich votieren würde, nämlich, dass der Islam sich voraussichtlich nicht ändern kann, wohl aber die Menschen sich ändern, das heißt vom Islam abwenden können. Die Chance, dass der Islam sich säkularisiert, halte ich für sehr gering, da er anders als die beiden anderen monotheistischen Religionen immer eher ein rigides Ordnungssystem, denn ein Glaube war. Da es um ein politisches Phänomen geht, können die gerade angesprochenen spezifischen Einzelfänomene nicht berücksichtigt werden. Wichtig ist letztendlich, es gibt eine Ideologie und ihre unterdrückerischen Folgen sind sichtbar, sie muss also bekämpft werden. Das Problem ist nicht nur der Islamismus, sondern eine orthodoxe Auslegung des Islam im Allgemeinen und das ist nun mal leider die hegemoniale Variante, weil es verschwindend wenig säkulare Anhänger des Islams gibt. Islamkritik ist also notwendig, eine klare Positionierung gegen die islamische Ideologie im Sinne einer antifaschistischen und humanistischen Haltung ein Muss. Natürlich ist es wichtig, sich von Rechtspopulisten und Rassisten abzugrenzen, aber das ist keine besondere Herausforderung. Das geschieht nicht durch tausendfache Wiederholung dieses Bekenntnisses oder dadurch, dass man die eigene Kritik aufweicht, sondern das geht viel einfacher. Man muss sich auf die moralischen und politischen Grundlagen der eigenen Kritik besinnen. Wenn man dann feststellt, dass es für die eigenen Bewertungen keine Rolle spielt, wo jemand herkommt, sondern ob er oder sie Unterdrückung praktiziert oder ideologisch rechtfertigt, dann ist eigentlich alles klar. Ja, ich bin fertig.